seinen Iman. Das wird überhaupt, wie kann ich den Iman in meinem Leben praktizieren? Das wird bi'izni ta'ala unser Thema für heute sein. Und zwar, barakallahu fikum, wir haben voriges Mal über Iman gesprochen oder über Bid'ah? Über Bid'ah. Heute erklären wir erstmal Al-Iman. Was bedeutet Al-Iman? Und dann, bi'izni ta'ala, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, spreche ich über ein sehr wichtiges Thema, und das bedeutet, wie wirklich kann ich diesen Iman verwirklichen in meinem Leben? Das wird, ist Al-Iman nur ein Wort, was man lernt, oder ist das, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, mehr als was man lernt, sondern ist es etwas, was man unbedingt zu praktizieren hat in diesem Leben? Und zwar, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, Al-Iman, aufpassen bitte, Al-Iman, einige Leute übersetzen das mit Glauben. Und ich sage, diese Übersetzung ist falsch. Weil Al-Iman überhaupt nicht gleichzusetzen ist mit dem Wort Glauben. Glauben hier hat eine andere Bedeutung. Glauben ist erstmal basiert auf Zweifel. Wenn du zweifelst, dann glaubst du, sagt man hier. Zweitens, Glaube ist etwas, was du nicht definieren kannst und was du nicht erklären kannst. Und Glaube hier braucht kein Wissen. Und das ist total gegen unser Verständnis von Iman in unserer Religion. Aber leider, wir finden kein anderes Wort, was sozusagen so ähnlich ist, außer Glauben. Oder ich werde sagen, man sollte sagen, Überzeugung. Da könnte man vielleicht ein bisschen mit dem Wort Iman übereinstimmend handeln. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, wenn wir das Wort Glauben benutzen, das heißt ja, da meine ich nicht das Wort Glauben, was die Leute in diesem Land oder in Europa überhaupt verstehen, sondern ich meine, was wir als Muslime verstehen unter Al-Iman. Weil das total, die sind zwei verschiedene Themen. Und ich werde das erklären, und dann werdet ihr bi'izni ta'ala das selber merken. Barakallahu fikum wa jazakumullah khayran. Auf jeden Fall, Al-Iman, dieses Wort, barakallahu fikum, Al-Iman, das ist ein sehr wichtiges Wort, und das ist ein Begriff, was wir in unserer Religion haben. Und die meisten Gelehrten der Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, wenn sie natürlich von Iman sprechen, dann haben sie eine bestimmte Definition von Iman. Und das ist meistens, was man sagt, Tasdiqun bil-Jinan au bil-Janan wa qawlun bil-Lisan wa amalun bil-Jawarihi wa al-Arkan yazidu بالطاعة وينقص بالمعصية. Das ist, بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا, الإيمان. Das heißt, تصديق بالجنان, Bestätigung mit dem Herzen, bestätigen, oder Bestätigung des Herzen. قول باللسان, aussprechen mit der Zunge, wa'amalun bil jawarih, und handeln mit dem Körper, yazidu, nimmt mit guten Handlungen zu, und nimmt mit schlechten Handlungen ab. Das ist sozusagen die Grundlage bei Ahl-Sunnati wal-Jama'a, wenn sie von Iman sprechen. Und das, barakallahu fikum, was die meisten auch Gelehrten sagen, das ist Qawlun wa Amal yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil-ma'asiyah. Qawlun wa Amal yazidu bit-ta'a wa yanqusu bil-ma'asiyah. Qawlun, das bedeutet Wort. Amal, Tat oder Handlung. Yazidu bit-ta'a, mit Gehorsamkeit wird das stärker oder nimmt zu. Yanqusu bil-ma'asiyah, mit Sünden wird das schwächer. Das ist barakallahu fikum erstmal Iman, damit du das verstehst, was Iman ist. Weil viele Leute sagen, Iman ist in meinem Herzen und ich brauche nichts zu tun. Oder manche Leute sagen, ja, ich habe Iman, aber ich bete nicht, ich faste nicht, ich tue gar nichts. Diese Person lügt. Wenn er richtigen Iman hätte, dann wird er praktizieren und wird er das Gute tun und das Schlechte meiden. Deshalb, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wenn wir von Iman sprechen, es gibt eine sehr schöne Aussage von Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala, und zwar, ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي وإنما ما وقر في القلب وصدقه العمل. Diese wird als Hadith überliefert, aber das stimmt nicht, das ist kein Hadith. Das ist kein Hadith, sondern das ist eine Aussage von Al-Hasan al-Basri, rahimahullah ta'ala. Al-Iman sprachlich bedeutet تصديق الذهن الجازم. Das wird, dass man etwas verinnerlicht ohne Zweifel. Verinnerlicht Überzeugung ohne Zweifel. Und Al-Iman, barakallahu fikum, wie wir gesagt haben, das ist Wort. Ich schreibe ein bisschen ordentlicher, okay? Wort und Handlung. Oder Tat. Barakallahu fikum, dieses Wort hat zwei Arten. Und Tat hat auch zwei Arten. Und zwar, barakallahu fikum, Wort ist Wort der Zunge und Wort des Herzens. Mashallah. Handlung des Herz und Handlung von Körper. Ja, Nasheed. Bismillah. Oh, was gibt's hier was? Darf man? Nochmal. Al-Iman ist Wort und Tat. Pass auf. Jeder, der den Islam lernen möchte, wenn du Geschichtenerzähler werden willst, dann kannst du viele Filme anschauen und da kannst du viel Nasheed lernen. Aber wenn du ein richtiger Talib Ilm werden willst, einer, der nach Wissen sucht, dann musst du solche Themen lernen. Und du sollst deine Knie beugen und sitzen bei Gelehrten. Dann kannst du lernen. Aber dass du denkst, dass du lernen wirst, ohne dass du etwas machst, ohne dass du opferst, ohne dass du tagelang sitzt und dass du lernst, das geht nicht. Und das sind Grundlagen. Wenn man hier die meisten Leute und die meisten Gruppierungen in der islamischen Geschichte, die haben in diesem Thema Fehler gemacht. Genau in diesem Thema. Auf jeden Fall, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wenn wir sagen, Iman ist Wort und Tat, pass auf, achi, barakallahu fikum. Wort der Zunge, das ist, wenn man sagt, la ilaha illallah. Das ist Wort der Zunge, deine Bestätigung. Wenn du sagst, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Wort des Herzens, barakallahu fik, das ist sein I'tiqad, sein Tasdiq, sein Iqrar, sein Iz'an. Das wird Bestätigung des Herzens, Verinnerlichung, Hingabe. Dann Handlung des Herzens, Handlung vom Herzen, barakallahu fik, jazakallahu khair, das ist Absicht. Absicht des Herzens. Ergebung des Herzens, Hoffnung, Liebe, Wahrhaftigkeit, Wissen, Handlungen vom Körper, die zu Iman gehören, Barakallahu fikum, die sind alle Handlungen, die wir entweder Pflicht haben in der Religion, Pflicht, oder Mustahab, sagt man Sunnah, was natürlich eine andere Bedeutung hat. Das Gesamte macht der Iman, das wird der Iman, ist ein Komplex aus innerlichen und äußerlichen Worten und Taten. Was ist sehr wichtig? Diese Wörter sind sehr wichtig. Nimmt mit Gutem zu, mit Schlechtem aber ab. Wenn du das glaubst, dann hast du inshallah die richtige Aqidah. Aber wenn man anders glaubt, dann macht man mit Sicherheit einen Fehler. Diese Aussage, damit man weiß, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, die Gelehrten, die das gesagt haben, die sind zum Beispiel wie Al-Imam Ahmed, Al-Imam Al-Shafi'i, sie sagen, dass Al-Iman Qawlun wa Amal ist, Yazidu bit-Ta'ati wa Yanqusu bi Al-Ma'asiyah. Die Beweise dafür, die sind klar, barakallahu fikum. Und zwar Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا. Die Leute, die den Iman haben, ihr Iman wird vermehrt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Wenn die Ayat von Allah subhanahu wa ta'ala bei ihnen verlesen werden, dann wird ihr Iman vermehrt. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. من هم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. الله سبحانه وتعالى hat uns erzählt von diesen Leuten, dass sie, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihnen etwas herabgesandt hat, dann werden sie stärker in ihrem Glauben und die praktizieren den Glauben, barakallahu fikum. Deshalb, einige von Sahaba, wie zum Beispiel Abdullah bin Abbas, Abu Huraira und Abu Darda, sie haben gesagt, Al-Imanu yazidu wa yanqus. Al-Iman schwankt. Nimmt zu und nimmt ab. Nimmt zu und nimmt ab. Und bei Zunahme des Imans, dann bist du bereit zu praktizieren besser. Und bei Abnahme von Iman, dann hast du, natürlich, du willst nicht praktizieren. Warum erzählen wir dieses Thema? Weil einige Leute sagen, der Iman ist konstant. Die sagen, der Iman ist konstant. Egal, was du von Sünden begehst, dein Iman bleibt konstant. Und egal, was du von guten Taten begehst, dein Iman bleibt konstant. Das ist nur eine Linie und fertig. Und das stimmt nicht. Weil wenn unser Iman alle eine Linie wäre, dann la hawla wa la quwwata illa billah, dann musst du normalerweise immer das Gute tun, wenn du immer Gutes tust. Und wenn man schlecht macht, dann wird man immer schlecht tun. Und das geht nicht in unserer Religion. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass diese Leute Huda haben, Rechtleitung haben, und Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihnen mehr Rechtleitung. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns erzählt in Surat Ali Imran, الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا. Das wird die Leute, die zu ihnen gesprochen wird, die Leute haben sich versammelt, die wollen euch angreifen. Das wird, Die Leute kamen zum Propheten, sie haben ihm gesagt, die Leute von Mekka, sie haben sich vorbereitet und sie werden euch angreifen. Das wird, damit man Angst bekommt. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Aussage, oder Allah hat dem Propheten sallallahu alaihi wasallam und seinen Gefährten stärkeren Iman gegeben, dass sie stärker geworden sind. وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Allah genügt uns und wir vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala. Deshalb barakallahu fikum, zakum la khairan. Al-Imanu yazidu wa yanqus, fa ziyadatuhu bil-amal wa nuqsanuhu bitarkil amal. Das sagte Imam Ahmed rahimahu Allah ta'ala, barakallahu fikum. Der hat Al-Imam Al-Lalaka'i hat das überliefert in Scharh Usul I'tiqad Ahl Sunnah wa Al-Jama'a. So, barakallahu fikum, erstmal, das ist, was wir brauchen. Das heißt, wir brauchen einen Muslim, der versteht, jede gute Tat, was ich begehe, ist Stärkung für mein Iman. Und jede schlechte Tat ist Schwächung für mein Iman. Das wird, als ob du ein Gebäude hast. Und das ist in deinem Herzen erstmal. Und du brauchst diese drei Punkte überhaupt wissen, was Iman ist. Dann Überzeugung, Hingabe und so weiter. Und dann Bestätigung mit der Zunge. Und dann kommen die Handlungen, die verschiedenen Handlungen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Imanu bid'un wa sittuna shu'ba, a'laha, das höchste, La ilaha illallah. Und das letzte oder, ich will nicht sagen niedrigste, es gibt mir niemanden nicht niedrig. Das letzte davon ist, dass man Schädling vom Weg der Leute wegnimmt. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَابِ الْإِيمَانِ. Das bedeutet hier, du brauchst Wissen für den Iman. Du brauchst Beweise für dein Iman. Du musst davon überzeugt sein, ohne Zweifel, ohne Zweifel. Aufpassen, bei Iman gibt es keinen Zweifel bei uns. Nicht, dass man denkt, ja, wenn ich zweifle, kein Problem. Doch, es ist ein großes Problem, wenn du zweifelst an Iman. Und wenn du an Iman zweifelst und wenn du den richtigen Iman nicht hast, dann wird man schnell auch den Islam verlassen. Und das ist die Antwort, wenn man uns fragt, ja, es gibt manche Leute, die den Islam angenommen haben und später haben sie den Islam verlassen. Ja, weil sie sowieso den Islam nicht verstanden haben. Und sie haben den Iman, den richtigen Iman nicht verinnerlicht, weil sie die ganze Zeit verzweifelt waren, verwirrt waren. Und das, solche Leute brauchen wir nicht. Wir brauchen Leute, die Qualität haben. Quantität, 1,5 Milliarden sind wir. Aber Qualität brauchen wir. Und Qualität heißt, dass du dein Iman ohne Zweifel hast. Tust du Gutes, wird dein Iman stärker. Tust du Schlechtes, wird dein Iman schwächer. Und es könnte sein, dass dein Iman löscht. Es könnte sein, dass der Iman löscht. والعياذ بالله dass man ohne Iman bleibt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Das brauchen wir erstmal. Als eine Basis, als eine Grundlage, dass man weiß, das ist, was ich brauche in meinem Leben erstmal. Dass ich Wissen habe und verstehe, was mein Iman ist. Und wenn ich Gutes tue, dann wird mein Iman stärker. Wenn ich Schlechtes tue, dann wird mein Iman schwächer. Wenn man das verstanden hat, dann sollte man das praktizieren. Genau wie Imam Ahmed sagte. Al-Imam Ahmed sagte, Al-Iman yazidu wa yanqus, ziyadatuhu bil-amal. Das bedeutet, dass dein Iman stärker wird, das ist durch Handlung. Wenn du handelst nach dem Iman und wenn du nach dem Iman nicht handelst, dann wird dein Iman, schwächer. Deshalb das, was du im Herzen trägst, und was du mit deiner Zunge bestätigst und was du beweist mit deinen Handlungen, das ist, was wir brauchen. Und so waren die Sahaba, Ridwanullahi alayhim. Und hier, barakallahu fikum, sollte man zwischen zwei Themen unterscheiden. Zwei Themen. Erstes Thema heißt Grundlagen des Imans. Grundlagen von Iman Und das ist, was wir brauchen alle. Alle müssen wir die gleichen Grundlagen, dieselben Grundlagen von Iman haben. Zweitens, die Stärke des Imans. Barakallahu fiqh, Stärke des Imans ist anders als Grundlagen von Iman. Du kannst nicht immer die Stärke von Iman von den anderen haben. Keiner wird Iman von Abu Bakr erreichen. Das wird in der Stärke, dass Abu Bakr starken Iman hat. Aber die Grundlagen schon. Und der Beweis, dass wir die Grundlagen, von As-Sahaba haben wollen in unserem Iman, ist Barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala. Der unter den Leuten so bleibt, wie er auch, wenn er allein ist. Also wenn du unter den Leuten bist und du machst eine Handlung nicht, wenn du auch zu Hause bist, dann machst du nicht. Wenn du auch unter verschlossenen Türen bist, dann machst du auch das nicht. Denn Achi, damit man den Iman erstmal leben kann, da braucht man das Wissen des Imans und das Wissen über Religion. Und da braucht man auch zu wissen, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gehandelt hat und wie die Sahaba radhiyallahu alaihim das praktiziert haben. Dann könnte man den Iman auch richtig praktizieren. Und das Wichtigste, was ich heute erwähnen will, ist barakallahu fikum, dieses Benehmen und dieser Charakter eines Muslims, wie er den Islam wirklich und den Iman praktiziert. Und das ist für mich am wichtigsten in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Und hier, erstens barakallahu fikum, der Muslim ist keine normale Person. Ich meine damit nicht, dass der Muslim Superman ist. Wir sind keine Supermänner. Aber du bist keine normale Person. Du trägst eine Botschaft. Du trägst etwas, was die anderen nicht haben. Dann bist du nicht wie die anderen. Und wenn die Leute dich mit großen Augen anschauen und wenn sie dich beobachten, weil du auch etwas Großes trägst. Du trägst ein Amana. Du trägst anvertrautes Gut. Und das ist, was Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Amana erstmal angeboten. Er hat den Bergen dieses Amana angeboten. Himmel und Erde, sie wollten das nicht tragen. Aber der Mensch hat das getragen, deshalb bist du keine normale Person. Und weil du keine normale Person bist, dann sollten auch deine Handlungen nicht wie die anderen sein. Wenn man aber wie die anderen leben will, und ich meine mit den anderen, die nicht Muslime, da kann man sehr viel tun und sehr viel, da kann man sich viel erlauben. Aber das ist nicht was wir wollen. Das ist nicht, was wir wollen, dass der Muslim sozusagen das verliert, was er von Amana hat. Weil wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir am letzten Tag die Frage stellt, ja, warst du treu zu diesem anvertrauten Gut, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gegeben hat, was wirst du sagen? Deshalb, barakallahu fikum, der Muslim erstmal gebietet das Gute. Gebietet das Gute und untersagt das Schlechte. Aber natürlich unter einer Bedingung. Wenn man kann, dies nennt man al-istita'a. Das bedeutet, so lange du kannst. Aber wenn du nicht kannst, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala dir nicht befohlen, etwas zu ändern. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Man ra'a minkum munkara, falyughayyirhu biyadih. Fa'in lam yastati' fa bilisanih. فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. Das Hadith, بارك الله فيكم, ist in Sahih Muslim. Wenn du etwas Übles siehst, dann änderst du mit deiner Hand. Das ist nicht für dich und nicht für mich. Ändern mit der Hand, nicht für dich, nicht für mich. Das ist für, بارك الله فيكم, für Herrscher der Muslime oder für diejenigen, für einen Richter, für diejenigen, die, wie sagt man, nicht Judikative, was heißt das? Exekutive. Das sind die Leute, die die sozusagen Staatgewalt haben. Oder etwas, was du ändern kannst, bei dir zu Hause zum Beispiel, bei dir in deiner Wohnung. Das ist was anderes. Aber du kannst mit dem Wort ändern, indem du Nasiha gibst, indem du was sagst. Wenn du das nicht kannst, dann ist genug mit deinem Herzen, das zu verinnerlichen, dass dies was schlecht ist. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Ihr seid die beste Gemeinschaft, die es je gab. Was macht ihr? Ta'muruna bil ma'ruf. Ihr gebietet das Gute. Wa tanhauna anil munkar. Ihr verbietet das Schlechte. Wa tu'minuna billah. Und ihr verinnerlicht den richtigen Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, zakumullahu khairan. Zweitens, dass der Muslim das Gute, erstmal, dass der Muslim weiß, ich bin keine normale Person und ich trage eine Botschaft und ich muss bei mir anfangen. Und das ist sehr wichtig, barakallahu fikum, um wirklich den richtigen Iman zu leben. Bei mir und bei dir. Anfangen. Und sage hier, warum bei mir und bei dir? Ich muss bei mir anfangen, du musst bei dir anfangen, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns am letzten Tag nicht nach X und Y fragen wird, sondern der wird mich nach meinen Handlungen fragen, der wird dich nach deinen Handlungen fragen. Und deshalb sollst du bei dir anfangen. Wie sollst du anfangen? Hier, barakallahu fikum, da gibt es diese Prioritäten. Die Prioritäten. Es gibt bei uns im Islam Prioritäten. Es gibt Awlawiyat in unserer Religion. Al-Iman ist wichtiger als andere Themen. Und das war in unserer Religion klar. Allah subhanahu wa ta'ala hat es angefangen mit Al-Iman. Mit Al-Iman. Und dann später kam Al-Hijab. Später kam das Gebet. Später kam das Fasten. Später kamen die anderen Themen. Deshalb, du musst auch bei dir anfangen mit den Themen, mit dieser Priorität. Erstmal Al-Iman. Und dass dein Glaube richtig ist oder dass dein Iman richtig ist. Und dass du die richtigen Grundlagen, barakallahu fikum, hast. Viertens, willst du eine Person wirklich messen nach dem Maßstab der Religion? Schau mal, ob die Person sich an die Gebete, an die Pflichtgebete halten. Das wird, wo ist die Person in Pflicht gebeten? Leider, wir haben eine neue Generation. Die sind bereit, Fußball zu spielen. Und wenn Gebetszeit da ist, dann hat er keine Zeit, das Gebet zu verrichten. Deshalb macht er Tayammum. Tayammum. Und manchmal wird das Gebet zusammengeschoben mit anderen Gebeten. Was ist der Grund? Der Grund ist Fußballspiel. Oder der Grund ist ein Bayern München spielt gegen Marseille. Marsilia oder ich weiß nicht, wie die heißen. Ja, das ist der Grund. Oder der will einen Film anschauen oder einkaufen. Deshalb will so eine Person wirklich messen, ob diese Person den Iman richtig praktiziert in seinem Leben. Schau mal seine Praktizierung bezüglich Gebete. Ob er wirklich sich an die Gebete, an die Pflichtgebete hält oder nicht. Und spezifisch natürlich, Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan, Salat al-Jumu'ah. Nicht wie in unserer Zeit das geworden ist, dass einige Leute, die suchen sich nur einen Grund oder eine Ausrede, damit man zu Salat al-Jumu'ah nicht kommt. Einige ist ihr Grund, die Stimme von Imam gefällt mir nicht. Der andere, ach naja, das ist der Imam macht lang. Der dritte, ich weiß nicht was, ach, die Atmosphäre in der Moschee gefällt mir nicht. Der vierte, ich habe Arbeit. Der fünfte, wenn ich arbeite, Arbeit ist Ibadah. Deshalb, wenn ich arbeite, und Arbeit ist keine Ibadah, aber die sagen so. Ja, Arbeit ist Ibadah, das brauche ich nicht unbedingt. Wenn ich auch arbeite, dann bete ich Allah an. Und das ist alles, das sind alle Ausreden. Ausreden. Ausreden. Weil der richtige Mu'min, der ist einer, der schnell zum Gebet kommt. Und wir kennen das vom Hadith des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn die zwei Engel kommen und die wollen die Person im Grab befragen und die lassen ihn sitzen, der sagt, ich möchte beten. Sofort. Der sagt, ich möchte beten. Die sagen ihm, du wirst beten, aber langsam. Und die stellen ihm die Fragen. Das ist die Sache, weil das Gebet, das ist sozusagen die Hauptsäule. Die Hauptsäule unseres Hauses. Und wenn man dieses Gebet vernachlässigt, dann wie wirst du deine Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala pflegen? Auch, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, derjenige, der den richtigen Iman leben will, der versucht immer die Pflichten, nicht nur Gebet, die verschiedenen Pflichten zu praktizieren. Die verschiedenen Pflichten zu verrichten. Weil er denkt, durch seinen richtigen Iman, wenn er das nicht macht, dann wird dein Iman schwächer. Und wenn dein Iman schwächer wird, dann wirst du mehr Sünden begehen. Und wenn du mehr Sünden begehst, dann wird dein Iman schwächer und schwächer. Und am Ende landet die Person nicht mehr in der Moschee, sondern die Person landet woanders. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Und das hat immer mit einem Punkt angefangen. Und am Ende hat man alles verloren. Viele Leute haben angefangen mit einer kleinen Sünde und später, wal'iyadu billah, haben größere Sünden begangen. Und wir kannten Leute mittlerweile, die haben am Anfang gut praktiziert, aber jetzt, wo sind diese Leute? Einige haben den Islam verlassen, einige beten nicht mehr, einige, wal'iyadu billah, die wollen nicht mehr vom Islam hören. Wala hawla, wala quwata illa billah al-Ali al-Azim. Barakallahu fikum, um den Iman richtig zu leben, da braucht man eine Regel zu verstehen. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala prüft uns, subhanahu wa ta'ala. Allah prüft uns. Und wenn Allah uns prüft, das heißt, dass Allah dich liebt. Allah, wenn Allah einen Diener liebt, dann prüft Allah subhanahu wa ta'ala diesen Diener. Nicht, was die Leute total anders denken. Wenn die Person geprüft wird heutzutage, da denkt man ja, Allah liebt mich nicht. Nein, weil er dich liebt, prüft er dich. Weißt du warum? Allah subhanahu wa ta'ala prüft seinen Diener. Und wenn er am Ende des Lebens, wenn der Diener noch zum Beispiel Belastungen hat, dann Allah subhanahu wa ta'ala lässt die letzten Momente in seinem Leben sehr stark werden, sehr hart werden, damit dieser Diener stirbt. Und er kommt frei zu Allah subhanahu wa ta'ala, damit er ins Paradies geht. Nicht, weil Allah subhanahu wa ta'ala Nicht, dass man denkt, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Person prüft, sage ich jetzt, ohne Grund oder ohne Ziel. Nein, das ist mit Ziel und Grund. Deshalb die Sahaba, radhiyallahu alaihim, haben Al-Ibtila mehr geliebt als Al-Ata. Also sie haben das mehr geliebt als Al-Ata. Barakallahu fikum, zakumullahu khair. Der Muslim, wenn er geprüft wird, barakallahu fikum, zeigt Geduld. Und der dankt Allah subhanahu wa ta'ala für die Prüfung. Danken. Ja, wenn Allah mich liebt, dann prüft er mich. Und wenn er mich prüft, dann danke ich ihm, weil er mich liebt. Subhanahu wa ta'ala. Dann barakallahu fikum, ein Mu'min geht niemals davon aus, dass seine Handlungen angenommen werden. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, barakallahu fikum. Denke nicht, dass deine Handlungen angenommen werden, sondern immer, immer sollst du diese Angst haben, Allah hat nicht angenommen. Nicht, dass man denkt, ja, wenn ich das tue, alles ist gut. Nein, nein. Du weißt nicht, ob Allah subhanahu wa ta'ala von dir angenommen hat oder nicht. Sondern der Muslim versucht immer weiter zu leben und weiter, barakallahu fikum, zu praktizieren. Deshalb, als Aisha, radhiallahu alaiha, den Propheten s.a.w. gefragt hat bezüglich dieser Leute, die sich beeilen in guten Taten. Ulaika yusari'una fil khayrat. Die hat sich gefragt, wer sind, o Gesandter Allahs? Sind diese Leute, die Sünden begangen haben, Alkohol getrunken haben, Sinne begangen haben und die haben Reue gezeigt? Der sagte, la ibnat as-Siddiq. Nein, Tochter von as-Siddiq, von dem Wahrhaftigen. Das sind nicht diese Leute. Diese Leute sind die Leute, die beten und fasten und spenden, aber sie haben Angst, dass Allah subhanahu wa ta'ala von ihnen annimmt. أذان العشاء تفضل غريب ساعة 9:10 العشاء الله أكبر الله أكبر Könntest du noch? Und kann ايضا يظن انه منزل الوقت. خير. لانه البعض يظن انه خلاص اذا صار وقت الصلاه مثلا الساعه 9 لازم الساعه 9 59 لازم 59 كأنه منزل خلاص. نسأل الله العافية والسلامة. على كل بارك الله فيكم في مخ النخ بار فيشتي قتيمن تنبيتن فيها ونقدم قبيت درينا قد الجيم فيلد انكيتي درينا قد بلايب انفيلد بلايب. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. Der richtige Muslim, der Muslim den richtigen Iman in seinem Leben praktiziert, ist derjenige, der weiß, dass der Sieg immer mit Geduld verbunden ist und die Erleichterung immer mit der Prüfung. Und wenn das eng geworden ist für eine Person, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala das erleichtern. Die richtigen Leute, die den Islam, barakallahu fikum, praktizieren und die Allah subhanahu wa ta'ala fürchten, die haben das gute Benehmen. Dieses Benehmen und Erziehung, barakallahu fikum. Natürlich, wenn wir über diese zwei Themen sprechen, ich denke, hier in Deutschland sollten wir passen. Spezifisch, wenn man mit der neuen Generation spricht, diese zwei Themen, Benehmen und Erziehung, die müssen, barakallahu fikum, von Anfang an, sage ich jetzt, aufgebaut werden. Und diese islamische Erziehung, ich meine die islamische Erziehung, wie man erzogen ist nach dem Islam. Weil warum, barakallahu fikum, ich das sage, wo saßen unsere Jugendlichen, bei welchem Gelehrten und bei welchen Unterrichten saßen sie? Unsere Jugendlichen, die saßen vor Internet, Facebook, YouTube und Google. Das ist ihr Lehrer und Professor und von hier haben sie was bekommen. Und das ist Katastrophe. Katastrophe. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb willst du den richtigen Iman praktizieren, dann sollst du das gute Benehmen haben. Und dieses gutes Benehmen kommt nicht einfach so, dass man sagt, ja, nur gutes Benehmen haben, sondern das ist ein Prozess. Das ist ein Prozess. Die Erziehung ist ein Prozess. Schau mal, du hast ein kleines Kind und dieses Kind wächst und wächst und wächst. Und jedes Jahr bekommt dieses Kind etwas Neues. Das andere Jahr mehr, mehr, mehr, mehr. Und das ist auch so im Islam. Das ist so im Islam. Und das sehen wir heute. Du siehst eine Gruppe von Leuten, wenn er anfängt, den Islam zu praktizieren, auf einmal trägt er diese afghanische Mütze. Diese afghanische Mütze, die Jacke Armee und die Hose von Armee, diese grüne, und er geht auf der Straße. Wenn er dich anschaut, der guckt dich so an, ja? Salam alaikum. Der Arme, weißt du, der denkt, der ist etwas, und der hat immer ein Messer in der Tasche, ja? Ja, mashallah, Mujahid. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ja, das ist unsere Tatsache. Ich meine, ich rede nicht von Luft ergriffen. Und da siehst du, was er sagt und was er erzählt. Die Person hat sich nicht geändert. Die Person, die damals sozusagen die Leute beschimpft hat und schlechten Charakter, schlechtes Benehmen gehabt, ist das geblieben, die gleiche Person. Aber diese Person nur, der hat gesagt, ich bin Muslim. Der hat weder sein Herz geändert, noch sein Benehmen geändert. Und das ist so geblieben. Und der Arme denkt, weil der Scheitan ihm eine Falle gemacht hat, der denkt, dass er der Beste wäre. Und das ist genau, was wir heute sehen. Ich meine, komischerweise ist die Sache so, einige Muslime, die sind bereit, 500, 600 Kilometer zu fahren, um an einer Kundgebung teilzunehmen, damit sie ein bisschen Takbir schreien. Takbir, Allahu Akbar und so weiter. Aber der ist nicht bereit, wenn ein Großgelehrter kommt, der ist nicht bereit, bei ihm zu Unterricht zu gehen. Der ist nicht bereit zu lernen, aber der ist bereit zu schreien. Deshalb, barakallahu fikum, das Benehmen und die Erziehung, das ist ein Prozess, dass man sieht, heutzutage, du kannst sehen genau, ob eine Person zum Beispiel an einer Uni oder an einer Schule studiert hat, Islam, oder du kannst wissen, ob er bei einem Scheich gelernt hat. Durch sein Sitzen, wie er sitzt, wie er redet, wie er mit dem Scheich spricht, wie er Respekt zeigt. Und bei manchen siehst du, das fehlt. Es gibt sowas nicht. Ich meine, der ist bereit, vielleicht auch die Leute zu beschimpfen in der Moschee. der ist bereit, die Leute anzuschreien in der Moschee. Weil wo hat er die Erziehung bekommen? Diese Erziehung, woher? Deshalb, barakallahu fikum, wa jazakum Allah khairan, sage ich hier, dieses Benehmen sollte man lernen. Nicht, dass man denkt, ja, ich bin Muslim, ich habe einen Bart ein bisschen lang gemacht und ich habe meine Bekleidung ein bisschen kürzer gehalten, dann weiß ich alles. Und dann darf ich alles. Und nicht, weil eine Frau denkt, weil sie ihr Gesicht mit Niqab bedeckt, dass sie die beste Frau geworden ist. Diese Werte, neue Werte, neue Erscheinung. Das ist, wenn die Frau Niqab hat, oh, die ist aber richtige Mu'mina. Wer sagt die richtige Mu'mina? Oder wenn einer so ein bisschen, aber das Schönste ist mit diesen Leuten, ja, ein Messer in der Tasche und eine Hose und auch Rucksack, so wie die amerikanischen Armee. Und wenn er auf der Straße geht, so weißt du, mit so, Achi, Mashallah, Achi. Und bei manchen, Assalamu alaikum, al-Taba al-Huda, sagt er, weil er die Leute vom Islam schon ausgeschlossen hat. Für ihn ist die Sache das Thema. Und die anderen, la, ya latif, mag Allah uns bewahren. Du kannst mit ihm kein Wort sagen. Wenn du was sagst, dann sagst du, ach, er spricht schlecht über Ulama, ich warne euch vor ihm, Mubtada' und so weiter. Mag Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, Achi, den richtigen Iman zeigt man anhand von Benehmen, anhand von dieser Erziehung, was man bekommen hat. Schaut mal die Sahaba, wie sie mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam waren. Und leider, Wallahi, ich sage das und mein Herz weint, leider bei diesen sophistischen Sekten, die kein Wissen haben und kein, sozusagen, die Religion ist bei ihnen, ist tralala und tanzen und singen und klatschen. Du siehst manchmal bei diesen Leuten Benehmen, besser tausendmal als Benehmen von den Leuten, die sagen, qala Allahu qala Rasul. Warum? Weil man diese Sachen gelernt hat. Schaut mal, einige Brüder, der fängt heute mit dem Gebet an, nach 2 Wochen, über welche Themen spricht er? Über welche Themen? Takfir. 2 Wochen Islam über Takfir, der will die Leute vom Islam ausschließen. Der andere 2 Wochen, der fängt an, Mubtada', der macht Bid'a. Dieser Gelehrte nimmt von ihm nicht, sei gewarnt. Nimmt von ihm nicht. Ja, aber es gibt in Deutschland Leute auch, die mittlerweile wissen, was die Leute von Absichten haben. Allah hat ihnen die Fähigkeit gegeben, Allahu Akbar, die Fähigkeit, die Niyya zu lesen. Ich meine, das ist wie Karte, ja, das ist wie Karte, so. Ein Magnetkarte, der macht, der guckt so dein Herz. A'udhu billah. Möge Allah subhanahu wa ta'ala. Diese Unwissenheit. Warum kommt das? Weil man kein Benehmen, kein Charakter hat. Keine Erziehung bekommen hat. Schaut mal, was die Sufis mit ihren, nicht, dass jemand sagt, der lobt die Sufis, ja. Es gibt vielleicht. Es gibt diese Qassu Lazak. Qassu Lazak ist bekannt. Du siehst, wenn sein Sheikh zum Beispiel kommt, wie er so sich schweigt und so weiter. Bei anderen, außer bei unseren Leuten, der fängt an, dann über solche Themen zu reden. Der spricht nicht mehr mit seinen Brüdern. Der lächelt nicht mehr ins Gesicht von den anderen Leuten, was seine Themen sind, Takfir und Tabdi'. So weit ist er geworden. Und wenn du dann ihm sagst, Achi, barakallahu fik, kannst du mir sagen, was diese Eier vom Koran ist, der er als Beweis nimmt? Der weiß nicht. Woher hast du das? Ja, jemand hat das erzählt. Jemand hat erzählt. Und wenn diese Person unwissend ist, wenn diese Person Lügner ist, wenn diese Person Allah nicht fürchtet, wie wirst du das wissen? Wenn diese Person neidisch auf eine Person ist, oder wenn eine Person ein Problem mit der anderen hat, deshalb, barakallahu fikum, Benehmen und Erziehung. Und schaut mal zu Benehmen, was zu Benehmen gehört und was zur Erziehung bei uns gehört. Erstmal zu Benehmen und Erziehung gehört, dass du die Absicht für Allah subhanahu wa ta'ala reinhältst. Wenn du hier sitzt, warum sitzt du da? Wenn du betest, warum betest du? Wenn du redest, warum redest du? Wenn du zum Beispiel eine Aktivität machst, für wen tust du das und warum tust du das? Zweitens, ein Muslim, der das richtige Benehmen hat, der hat dieser Ta'zim, Sha'airillah. Der hat sozusagen, der hat Ehre, oder der ehrt die Rituale Allah subhanahu wa ta'ala. Der ehrt die Moscheen. Der macht nicht die Moscheen zu Bazar und der macht nicht so Moscheen zu Riba und Namima und dass man redet hinter dem Rücken von den anderen. Der ehrt zum Beispiel das Gebet, der ehrt die religiösen Handlungen des Islam. Drittens, die Person, die Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet, der hat ein weiches Herzen. Weiches. Und wenn du kein weiches Herzen hast, dann musst du das lernen und versuchen. Da musst das bewirken, wenn du ein Ayah vom Koran hörst, das muss dein Herz bewirken. Aber heute, wenn wir, wie heißt dieser, was du heute mir gesagt hast? Dieser Singer oder weiß ich, Nashid. Ich weiß nicht, jemand hast du gesagt, dieser, der macht seine Stimme wie Frauen. Auf jeden Fall, wenn er Nashid hört, Nashid, ja, und das merken wir schon lange, wenn er Nashid hört, dann siehst du, ja, der fängt an, auch Tränchen ein bisschen zu vergießen, ja. Okay, aber wenn er hört, يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلْ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ versteht er nicht sowieso. Was wird hier gesprochen? Das bewirkt ihn gar nicht. Aber ein Nashid oder ein Rap, am Ende haben wir jetzt Muftis, neue Mufti in Deutschland, ein Rapper und ein Gefangener. Gefangener Nummer 36. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ja, alle. ولك في واحد عاقل شو اللي يقول يا في واحد عاقل يا عالم واحد يقول لك جوتن تاك واحد يقول لك جوتن تاك وتقول له روح يا عدو الله نسأل الله العافية والسلام على كل بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا تاتي ريتيغ مؤمن دي فيزوخ زاين هيرتز sein Herz zu reinigen, versucht, das weich zu halten, durch, dass man an Tod denkt. Denken wir an Tod? Machen wir uns Gedanken, dass wir sterben? Wenn wir zusammensitzen, denken wir ein bisschen an dieses Thema? Was ist, wenn jetzt Engel des Todes zu uns kommt? Dann, ja, achi barakallahu fik, ein Muslim ist bescheiden. Ein Muslim ist bescheiden. Der versucht, Bescheidenheit zu haben. Der Muslim, der richtig den Iman praktiziert, der sagt immer, ja Allah, verzeih mir, vergib mir. Und der macht das viel, weil der Prophet ﷺ uns das beigebracht hat. Der richtige Muslim, der den Iman praktiziert, der versucht, Taqwa in seinem Leben zu haben, Gottesfurcht. Und der hat Angst, dass er Fehler begeht. Und die größte Angst ist, dass durch ihn die Religion angegriffen wird. Der macht das nicht. Der gibt ihnen keine Möglichkeit, dass man die Religion angreift. Der richtige Muslim, der den Imam praktiziert, macht kein Riba und kein Namima. Und wenn er einen Fehler macht, der bittet Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung, um Vergebung. Er hat Schamgefühl. Schamgefühl. Ja? Und er ist eine Person, die ruhig ist. Der spendet für Allah subhanahu wa ta'ala und gibt für Allah subhanahu wa ta'ala. Der ist kein geiziger Mensch und der ist großzügig. Der beneidet nicht die anderen wegen Dunya. Wenn man diese Eigenschaften hat, dann werdet ihr uns total andere Personen sehen. Aber wenn wir das nicht machen, barakallahu fikum, dann haben wir den richtigen Iman in unserem Leben nicht praktiziert. Sondern das war nur ein Wort, was man viel erzählt und was man viel sagt. Und am Ende, das war ein Wort ohne Sinn. Ja, ayyuha alladhina amanu, lima taquluna ma la taf'alu. Kabura maqtan inda Allahi an taqulu ma la taf'alu. Mindestens, dass man versucht. Mindestens, dass man versucht, diesen Iman zu praktizieren. Und eine Frage habe ich an uns alle. Schau mal, die Leute sind so. Es gibt eine Person, möge Allah uns bewahren, wenn er auch Pflichtgebet nicht praktiziert und er verpasst das, das macht bei ihm im Herzen gar nicht. Und es gibt Leute, wenn er die Nafila-Gebete verpasst, wenn er Duha-Gebet nicht gebetet hat, dann ist er traurig. Von welchem bist du? Von welchem bist du? Wenn eine Person Montag und Donnerstag nicht schafft zu beten, zu fasten, dann ist er traurig. Aber es gibt Leute, ist ihm egal, auch wenn Ramadan kommt, kein Problem. Eine Person, wenn er nicht je paar Tage Sadaqa macht und Spende für Allah subhanahu wa ta'ala gibt, dann ist er traurig. Und diese Sachen, die sind nicht Pflicht, ha? Weil der richtige Mu'min ist derjenige, der versucht, erstmal die Pflichten zu praktizieren und dann versucht auch zusätzlich weiter freiwillig zu praktizieren für Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn wir so werden, barakallahu fikum, dann seht ihr eine andere Generation von Muslimen. Aber das ist ein Prozess, ein langer Weg und jeder von uns muss versuchen und der Versuch lautet so, erstmal lerne deine Religion. Sei bescheiden, fürchte Allah subhanahu wa ta'ala. Benimm dich nach den Regeln von Koran und Sunna. Und das gilt für mich und für alle. Ja? Dann, achi barakallahu fikum, jazakallahu khairan, versuch immer das zu schaffen, zu praktizieren, was wichtig für deine Person ist in deiner Religion. Ich verliere nicht deine Zeit in Qil und Qal, der sagt und der sagt und der sagt. Und am Ende hast du weder gelernt noch praktiziert und die anderen, die haben alles gemacht. Verliere nicht dein Leben in Themen, die sinnlos sind, sondern sei eine Person mit Sinn. Ich habe gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, كنتم خير أمة أخرجت للناس. Ihr seid die beste Gemeinschaft. Aber wie? Indem wir diesen Iman praktizieren, indem wir diesen Islam praktizieren. Und praktizieren des Islam ohne Wissen kommt nicht weiter. Du kommst nicht weiter ohne Wissen. Und wenn du denkst, durch Google oder YouTube oder Facebook, wenn du denkst, dass du so lernst, dann irrst du dich. Und du bist in einer Falle von Fallen von Shaitan. Ein Talib Ilm wird niemals durch Internet sein. Ein Talib Ilm werden. Internet könnte ein Hilfsmittel sein, damit man etwas Schnelles sucht, ein Hadith oder eine Ayah. Aber, dass du den Islam praktizierst durch Internet, vergiss es. Und diese heute sogenannten Internetprediger, wala hawla wala quwwata illa billah, wenn man die nur kennenlernt und wenn man weiß, wer diese Leute sind, dann wird man wirklich eine große Enttäuschung bekommen. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Wir beten, barakallahu fikum. Und nach dem Gebet, bi'idhnihi ta'ala, machen wir ein bisschen weiter. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.